Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden gleich etwas sagen, was nicht den Tatsachen entspricht und außerdem nicht ernst gemeint ist. Ja, und zwar hört ihr gerade das Endlosband der Uniwelle. Ihr kennt das, die Uniwelle Tübingen spielt praktisch ständig ihr Endlosband ab. Wir sind das Endlosband der Uniwelle und ich frage Sie, Frau Lehmann, wann endlich ersetzen Sie dieses unsägliche Endlosband durch kompetente und berufene Radiomitarbeiter, die uns mit angenehmen Sendungen unterhalten? Frau Lehmann, wann? Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das eben Gehörte nicht richtig war und auch nicht ernst gemeint. Aber jetzt kommt was, das stimmt. Ja, jetzt kommt was, was auch ernst gemeint ist und wir senden, ihr hört es fast schon, live von der CMT in Stuttgart. CMT, das ist, liebe Hörer, ihr kennt es, das ist die Messe für Caravan-Motor-Touristik und man sieht das im Hintergrund hier ein großes Wohnmobil. Die Leute mit der Visomatic-Einsteckkarte sehen das natürlich nur. Und an diesem Wohnmobil bereitet sich schon eine hörspielartige Szene vor, die werden wir dann nachher noch bringen. Die Leute mit dem Olfaktophon können gerade hören, dass es hier leicht nach Getriebeölen und Treibstoffen stinkt. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir gleich zu unserer kleinen Szene, die wir vorbereitet haben. Ja, grüß Gott. Ja, guten Tag, Herr Angermeier. Ach, sehe schon wieder. Wie kommt denn Sie daher? Das ist eine erfreuliche Überraschung. Ja, ich bin mit einem Quastenflosser von Dänemark hier runtergeschippert, weil ich da rausgeflogen bin, als ich Pornos verkaufen wollte. Ne? Ach, Sie beim Porno. Warum haben Sie das nicht geschafft, Pornos verkaufen? Ja, der Laden ist abgebrannt, weil jemand zu heiß, zu heiß gelaufen ist. Sie können sich das gar nicht vorstellen, wie der Däne, der ist ja da so ein bisschen freizügig und da passieren dann Dinge beim Sex, das ist unglaublich. Also das ist vielleicht jetzt nicht unser Thema heute. Ach so. Sehr eklig. Ja, das sind vielleicht die Genitalien etwas heiß gelaufen und da... Ja, und dann ist das Schmiermittel ausgegangen und dann frisst sich das fest. Das ist nicht ja, schön. Guten Abend. Wie? Herr Finzkei, Sie sind ja auch da. Ist ja alles schon wieder. Da freue ich mich ja fast. Ja, es ist nicht ganz meinerseits, aber ich höre hier, dass Sie schon über unanständige Dinge reden. Ja. Ihre Tätigkeit als Pornohändler hat Ihnen wohl nicht gut getan. Ja, das war jetzt nur Zufall, weil ich den Herrn Angermeier getroffen habe. Eigentlich verkaufe ich hier ja ganz brav Caravans. Ich hoffe, es ist Ihnen klar, dass wir jetzt in Deutschland sind und hier habe ich auch wieder die Möglichkeit... zuzugreifen, wenn ich Sie dabei ertappe, dass Sie unkorrekte Dinge tun. Ja, das war gar nicht so geplant heute. Wollten wir eine ganz nette Sendung machen für die Leute zu Hause. Ja, Sendung könnten wir eigentlich machen. Ne? Genau. Dann können wir gleich das Jingle starten eigentlich. Ne? Fangen wir doch einfach mal an. Eure Tagesordnung. Ja, eben... Herr Angermeier, was wollen Sie denn überhaupt? Ja, wissen Sie, ich bin ja Oberpedell in der Universität gewesen, lange Jahre, und habe immer was in den Strumpf eingesteckt und habe gedacht, wenn ich einmal pensioniert bin, so mit 65, da packe ich meine Frau zusammen und dann kaufen wir uns so einen Caravan. Ja, dass ich das mal nicht zu einfach vorstellen, Herr Angermeier. Hier stehen ja, sagen wir mal, 12 Millionen Caravans rum mit ungefähr umgerechnet 70 Millionen Rädern und 8 Millionen chemischen Toiletten drin und das wiegt zusammen... Etwa 1200.000 Tonnen, das ist so viel wie 20 Elefanten und ein halber Kontinent. Ja, und es fängt hier bei diesem kleinen Caravan an meinem Revier an und endet dann bei dem ganz großen, in dem diese Messe hier stattfindet. Ist ein Caravan. Ja, da hat man die Räder abgeschraubt und ihn abgestellt, denn die Messe ist ja sowieso immer in Stuttgart und dann braucht man da nicht weg. Und Sie kennen ja das bei Caravans, wenn man die abstellt, dass man da kleine Holzbrettchen unterlegt und das hat man hier bei diesem großen ähnlich gemacht, mit Beton allerdings. Ach so, ja, das habe ich neulich mal im Fernsehen gesehen. Ja, damit es nicht einsinkt. In Stuttgart ist ganz schön weicher Boden. Ach so, das weiß ich, ja. Ja. Schockiert. Ja, was haben Sie sich denn vorgestellt für Ihre Tour? Studenten haben mir so erzählt von Italien, genau. Da ist der Goethe hin und so. Und da haben wir gedacht, da packe ich meine Frau zusammen und dann fahren wir mal nach Italien runter. Sie wollten eine Bildungsreise machen? Ja, ich wollte sie gerne hinten dann, dass sie kocht im Caravan und ich kann dann fahren und ausschauen und so. Ja, da haben wir natürlich ein ganz spezielles Modell für Bildungsreisende. Das steht hier hinten in der Nische. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen kompliziert für uns hier, dass wir das live machen. Da würde ich sagen, greifen wir auf einen im Studio gefertigten Beitrag zurück. Der kann dann auch mehr die Tiefe gehen, als wir das jetzt im Gespräch können. Und kann ich mir da hinten auf dem kleinen Fernseher anschauen dann. Ja, da können Sie es auch riechen. Da hocke ich mich gern hin und ich hätte aber gerne eine Wurst vorher. Jetzt ist das Messegeräusch zu Ende. Da müssen wir dann auch gleich den Beitrag anmachen. Herr Finzkei, noch was? Möchte ich darauf hinweisen, Sie wissen sicherlich, dass Sie hier ohne Lizenz auf der Messe keine Wurst verkaufen dürfen. Ja, ich hatte es auch gar nicht vor. Ich habe auch gar keine Wurst, Herr Finzkei. Da haben Sie viel zu viel Sorgen sich gemacht. Was, da gibt's ich gar wollte es nur, ich wollte es nur erwähnt haben. Gut, dann machen wir jetzt den Beitrag über die Bildungsreise. Und danach haben wir dann vielleicht auch wieder ein Messegeräusch zur Verfügung. Da müssen wir mal schauen. Und vielleicht auch Wurst. Ja. Kulturgüter Europas. Folge 25. Over and over, I keep going over. Ja, liebe Hörer, ich begrüße Sie also ganz herzlich zu unserer kleinen Sondersendung. Ich habe hier bei mir im Studio die Herren Professoris Finskay von der Uni Hohenheim. Wir haben alle drei eine Professur für Touristik da. Guten Sie Abend. Heißen alle drei? Guten Abend. Ottfried Finskay. Guten Abend. Guten Abend. Und ja, man kann sich auch kaum auseinanderhalten, ist aber auch, glaube ich, nicht so richtig wichtig. Die Herren Finskay, die folgende Frage an Sie. Welche Eigenarten hat denn so ein Bildungsreisen-Karawan als solcher und dann darüber hinaus noch als Reiseobjekt? Ja, muss der Reisekarawan intelligent sein. Er muss führen können. Ja, das bestätige ich. Also das ist einfach unheimlich wichtig. Ja. Als Führer. Ja, es ist auch sehr wichtig, dass man in ein Museum hineinfahren kann, dass man ihn praktisch nicht verlassen muss. Ja, das ist eine kreative Idee, die wir hatten, weil wir oft bei dem stundenlangen Betrachten dieser Bilder ein schreckliches Kreuzweh verspürt haben und dann einfach gedacht haben, das wäre unheimlich praktisch, wenn man über ein sportliches und ein intelligentes Gefährt verfügt, das auch zum Beispiel, es ist ja in einem Museum muss der Karawan ja sich auskennen, gell? Der muss praktisch, hat ja automatische Karten von dem Museum und fährt dann auch zu den Highlights der sofort davor, automatisch und blendet sofort die richtigen interaktiven medialen Programme dazu ein, auf dem Bildschirm. Ja, der ist dann gleich mit Kameras ausgestattet, dass man die Bilder alle abtasten kann, die man dann im Museum sieht. Und damit er da reinfahren kann, muss er natürlich auch entsprechend kompakt gestaltet sein. Ja, ist klar. Also damit er durch die Tür passt, ist der einfach ziemlich schmal. Und damit es dann nicht so scheiße aussieht, ist er auch nicht so besonders hoch. Also das sonst ist so, wird er ja auch umfallen. Ja, ist richtig. Also man hätte da Kreisel einbauen können, klar, aber das ist dann zu teuer gewesen. Deswegen ist ja, das ist auch zu empfindlich dann. Man will ja nicht so viele komplizierte Technik haben. Das geht dann auch immer kaputt. Er ist jetzt also im Querschnitt so quadratisch halber Meter auf einen halben Meter. Dafür aber, damit die ganze andere Ausrüstung noch hineinpasst, unheimlich lang. Das ist natürlich, wenn man um die Ecken biegt, in so kleinen Museen ein bisschen schwierig. Deswegen der haben ist wir also mit Gelenken und 13 Gliedern ausgestattet, wie so ein Bus, nur halt schmal und niedrig. Ja, die Leute, aber lang. Die Leute vom Mittelbau haben ihn deswegen Regenwurm genannt, aber da bin ich also überhaupt nicht begeistert. Ja, klar ist auch, wenn so ein Karawan dann auf der Autobahn zum Sehen wäre, dann würde sich der Italiener und der gewöhnliche Tourist natürlich, sagen wir mal, jetzt kaputt lachen, wenn sie das verstehen. Und deswegen hat der Italiener dann also so kleine Röhren verlegt unter der Autobahn zwischen den Kulturstandorten, also Florenz, Rom, Venedig, diese ganzen, ja. Sie kennen das. Das ist ja auch nicht nur wegen dem Verkehr, sondern auch um die Bevölkerung vor den Touristen etwas zu beschützen, weil das sind ja oft öfters Beschwerden über die, vor allem in Italien, über die Deutschen, die dann immer herumlaufen und dann rumschreien und Löwenbräubier fordern und so. Und das hat dann ein Ende, dann ist, also zu Hause muss sich der Tourist dann innen praktisch den Reisekarawan einschweißen lassen und kommt dann auch nicht mehr raus. Ja, man liegt also so mit dem Kopf nach vorne im vorderen Glied drin und ist also in seiner Bewegungsfreiheit sehr eingeschränkt, aber das macht nichts, weil man ja praktisch in diesem Karawan auch lebt. Und im Inneren macht es überhaupt nichts. Ja, im Inneren gibt es dann auch noch einen Roboter, der einen dann die Bücher aus der integrierten Bibliothek, die ja auch sehr umfangreich ist, aber natürlich dazugehört, diese Roboter holt einem dann die Bücher aus der Bibliothek und fährt sie einem dann in Reichweite. Ja. Und da finden wir dann zum Beispiel Goethes gesammelte Werke. Ja, und unser Ziel war natürlich auch für unerfahrene Bildungsreisende, das zu ermöglichen, dahin zu fahren. Zum Beispiel der Computer stellt auch, zum Beispiel wenn Sie eine Führung mitmachen in einem Museum, dann stellt er automatisch dumme Fragen an den Reiseleiter und bringt ihn auch aus dem Konzept, ohne dass Sie jemals Kunstgeschichte studiert haben oder sich etwa in Archäologie auskennen. Das macht dann der auch alles für Sie und wenn er Ihre Fragen nicht richtig beantwortet hat, führt Ihr Reisekarawan automatisch eine Trinkgeldminderung durch. Ja, und also vielleicht noch ein paar Worte zur Bibliothek zum Sagen. Da ist ja nicht nur der gesammelte Goethe drin, sondern da sind auch die Baedeker Reiseführer, Bände alle vertreten. Ja, klar, ja. Achso, von Goethe. Reise und von Goethe. Von Goethe hat er ja noch einiges drin. Und von allen anderen romantischen deutschen Dichtern natürlich und dann auch. Komplett die Folge, die dicken, wulstigen Bände von Dumont, die Reiseführer, ja, für die ich keine Werbung hier machen möchte. Die kosten meistens 36,80. Aber kriegt man in jeder gute Buchhandlung praktisch an, auch geschmissiger Welt. Ja, ja. Das geht ja nicht so gut. Ich habe da selber einige geschrieben, aber das möchte ich jetzt hier nicht sagen. Und das Bild von Caspar David Friedrich über dem Chemieklosett. Ja, stimmt, da hängt dann natürlich das Eismeer, das ist Standardausrüstung für solche Bilder. Mhm. Ich wollte eigentlich ja den Wanderer über dem Wolkenmeer haben, aber nein, dann haben wir das jetzt eben hier so gemacht. Ja, klar. Ja, gut. Ich glaube, damit ist der im Wesentlichen beschrieben, was dazu gehört. Ja, ich glaube, wir haben jetzt da ein umweltbewusstes, intelligentes, neues Medium zur Verfügung, das auch die Anrainerländer des Tourismus schont. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dieser Caravan wiegt ohne Person, die drin ist, etwa eine halbe Tonne, so 500 Kilogramm, das entspricht 20 Kästen Bier und einer mittelgroßen Getriebe-Anlass-Stangenverdichtung. Wovon etwa die Hälfte auf die Bibliothek entfällt. In der gesammelte Goethe sowie die dicken Reiseführer von Dumont stehen. Die haben da also auch welche geschrieben, aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ja. Ich glaube, der Kollege hat auch welche geschrieben, aber das ist auch nicht so wichtig. Das könnte man vielleicht noch erwähnen, aber wichtig ist es nicht. Nicht der Rede wert. Also, das gibt auch das Bildungsmodell für Rumänien, Fahrten, da ist dann oben ein automatischer Handgranatenwerfer drauf. Ja, gut, da ist eigentlich alles zum Touristenmobil gesagt, gell? Ja, genau. Blenden wir doch einfach zurück zur CMT. Oh ja. Ja, was sagen Sie jetzt, Herr Mayer? Das ist doch was. Hat mir jetzt nicht so gefallen. Ich glaube, da sind wir zu viel Bücher drin. Ich lese überhaupt nicht gern. Ja, das ist schade. Ich lese höchstens die Sportbild, lese ich, aber sonst mehr lese ich eigentlich nicht. Na, ich dachte halt, wenn Sie Bildungsreise sagt, na gut, da könnte ich Ihnen, was könnte ich Ihnen sonst... Aber sollte halt noch etwas einfacher gehen, das ist mir einfach doch etwas zu aufreibend. Ja, was Einfaches, da könnte ich Ihnen vielleicht diesen einrädrigen Karawan hier hinten anbieten. Der hat natürlich so verschiedene Nachteile, aber auch einige Vorteile natürlich. Bloß ein Radl hat der? Ja, der wie ist funktioniert sehr, denn das? Na, der ist sehr wendig, das ist auf so eine Stange montiert und dann ist oben so eine Art Sattel dran. Das ist natürlich eine sehr reduzierte Form dieser Wohneinheit, das fällt praktisch weg. Sie kriegen den auch nicht warm, also Camping ist mit so einem einrädrigen Karawan nicht möglich. Aha, und was kostet der dann? Oh, der ist relativ billig, weiß ich jetzt nicht aus, ich glaube so 30.000 Mark. Ach so, das geht, ja. Der wiegt etwa 15 Kilo, das ist so viel wie drei steigen Äpfel und eine kleine Packung Reisnägel. Aber entschuldigen Sie, wenn ich mich da mal einmische, es gibt doch diese Hochtechnologie-Zelte, die man dann um diesen Karawan hüllen kann, um ihn dann doch zum Wintercamping zu verwenden. Ja, das es gibt doch da diese modernen Faltzelte, die auch sehr leicht sind, aber trotzdem auch bei arktischen Temperaturen zu verwenden sind. Also ich darf mich jetzt einmal verabschieden, ich gehe jetzt eine rote Wurst essen inzwischen, bis ihr das dann habt. Ja, tun Sie das. Ja, bitte. Schauen. Man kann die dann zusammenfalten und die wiegen auch nur ungefähr 500 Milligramm. Das ist also so viel wie eine Aspirintablette. Und ungefähr auf dieses Format lassen Sie sich auch falten. Ja, ich habe da schon Modelle gesehen, die sahen aus wie so kleine Manschettenknöpfchen. Das war die sehr kann dekorativ man dann auch tragen am Hemd. Und da hebt man dann den Arm und drückt auf so ein kleines verborgenes Knöpfchen und dann faltet sich um einen rum ein ganzes Zeltdorf sogar bei den etwas luxuriöseren Modellen. Genau, kann man dann um den Karawan kleiden und dann kann man ihn bis minus 20 Grad verwenden. Und wenn man ihn bis minus 40 Grad verwenden möchte, dann braucht man noch ein zweites, etwas größeres Zelt, was dann noch da drum kommt. Ja, bis zu welcher Minimaltemperatur kann man dann dieses Verfahren anwenden, Herr Finskal? Man kann natürlich im Prinzip beliebig viele Zelte drumherum bauen, aber bei minus 200 Grad, da kollabieren dann die Zelte unter der Last der flüssig gewordenen Atmosphäre. Ah, das ist ja interessant. Da ist man dann zu einer natürlichen Begrenzung, also an eine natürliche Begrenzung gestoßen und da ist dann auch Schluss. Also das ist erstaunlich, dann geht es dann nicht mehr tiefer oder was kälter. Man zum Thema Caravan alles lernen kann, ist erstaunlich. Ja, es ist... Ich danke Ihnen schön, Herr Finskal, Ja, ich habe jetzt war unterwegs jetzt überhaupt, das ist eine Mistmesse, da überhaupt keine Wurst gefunden. Ne? Keine Wurst. Das hätte ich Ihnen auch vorher sagen können. Ja, ich könnte Ihnen vielleicht eine Wurst anbieten, und zwar hätte ich eine von den Comedian Harmonists da, also eine Wurst. Und ich friss alles. Gut, die heißt, ich habe für dich einen Karawan bestellt. Ja, her damit. Karawan bestellt und hofft, dass dir der Karawan gefällt. Es ist der schönste Karawan, der schönste auf der Welt. gib mir meinen Karawan, dass der sich lange hält. Emil war ihm lieb im Pflanz, von Scheitel bis zur Sohle, und sein armes Herze brannt, glühen viele Kohle. Doch dass ihm an Gold gebracht, schenken Herz und Zobel, der zu seiner Holden sprach, einfach aber Nobel. Ich hab für dich im Karawan, Karawan gestellt. Und hofft, dass dir der Karawan, Karawan gefällt. Es ist der schönste Karawan, der schönste auf der Welt. Drum hieß mir meinen Karawan, dass der sich lang gehält. Karawan, Karawan, und hofft, dass dir der Karawan, Karawan gefällt. Es ist der schönste Karawan, der schönste auf der Welt. Drum hieß mir meinen Karawan, er sich lange hält. Eines Abends wut ein Brand vom Kopf bis zu der Zehe. Schrie die Holde, sei bedankt, lieber Freund, ich gehe. Den Worten folgt die Tat, Emil stand bekümmert, und der Mund sich keinen Rat, hat bloß leis gewiebert. Mein Schatz ist durchgegangen, Aida, mein Schatz ist durchgegangen, Aida. Behüt dich Gott, es wär so schön gewesen, behüt dich Gott. Karawan, Karawan, und hofft, dass dir der Karawan, Karawan, es ist der schönste Karawan, der schönste auf der Welt, und hieß mir meinen Karawan, der sich lange hält. Ja, das ist alles krampfig. Also so Karawan mag ich nicht, ich mag jetzt lieber rote Wurst. Ja, Herr Angermeier, das ist nicht so ganz einfach, wie Sie sich das vorstellen. Da müssen wir vielleicht ein bisschen weiter ausholen auch, damit wir dann nachher bei Ihrer Wurst... Wieso, ich mag bloß der Wurst? Ja, es ist nicht einfach hier auf der Karawanmesse mit Wurst. Sie haben es schon gemerkt vorhin, Sie haben keine gefunden. Ja, da beißt man auf die Jetzt passen Sie auf. Der Herr Finzke und ich, wir haben uns da was überlegt. Und zwar ist es ja so, also diese Karawanen sind ja unheimlich luxuriös ausgestattet. Ja, das habe ich gemerkt, ja. Ja, wenn man das mal von allem Schnickschnack und überflüssigem Zierat befreit, das Karawan-Konzept also praktisch auf seine Grundlagen zurückführt, dann findet man, dass da eine... Dinge nur notwendig sind, so ganz elementare Funktionen der Karawan-Statistik sozusagen. Genau. So, und jetzt ja und weiter? Ja, und vom Karawan, wenn man ihn allen Überflüssigen entkleidet, bleibt dann nur übrig eine Hochtechnologie-Edelstahl-Tasse, gut isolierend. Ach so. Ein leistungsfähiger Schlafsack, eine ordentliche Winterjacke. Mit mehrfach vernähten Nähten, versteht sich. Und ein Beutel Trockeneipulver. Trockeneipulver, Teufel, ich mag ja, doch gut, Wurst. Gut. Was die Nahrungsmittel angeht, da ist man flexibel. Also Wurst ist auch kein Problem. Es gibt ja diese aufblasbaren, diese selbst aufblasenden Nahrungsmittel, die... Ne, alternativ auch zum Aufblasen. Aufblasen ist ein appetitlicher als Pulver. Ja. Das, also Sie haben dann dieses Nahrungsmittel, das ist innen mit so einem Schaumstoff gefüllt. Ah, und lässt sich dann sehr klein zusammenrollen, und wenn Sie es dann ein bisschen an der Luft liegen lassen, dann füllt sich das automatisch zu seiner alten Größe wieder auf. Und das sind die sogenannten selbstaufblasenden Nahrungsmittel. Das geht auch mit Würsten. Das geht vor allem mit Würsten, aber natürlich auch mit anderen Sachen. Mit Würsten besonders. Ja, es gibt auch so Festtagsmenüs. Festtagsmenüs, ja, das ist interessant. Zum Beispiel jetzt nehmen wir mal Weihnachten, das war ja gerade. Ja, ja, richtig. Ja, da gibt es drei verschiedene Grundausstattungen. Das wäre einmal selbstaufblasender Kartoffelsalat mit Wurst. Oh, das ist ja pfundig. Und der wiegt etwa so 500 Gramm. Das ist eine halbe selbst aufblasende Gans mit Rotkohlbeilage. Ui, ja. Und? Oder zwei Drittel eines selbst aufblasenden Karpfens mit Wurstfüllung. Ich spule gerade das Band zurück, auf dem das Geräusch ist. Lassen Sie sich vielleicht nicht stören. Ach so, ja, wir brauchen einen Hintergrund. Ja. Wir können vielleicht dem Herrn Angermeier auch so eine Wurst mal vorführen. Wir können das einfach mal vorführen. Man muss also hier diese, das ist ja flach, wenn es noch nicht aufgeblasen ist. Das kann man dann erst aufrollen, hinlegen. Und dann mit einem Fotoblitzgerät einmal drauf blitzen. Dann wird eine photochemische Reaktion aufgelöst, die den Selbstaufblasmechanismus in Gang setzt. Jetzt aber dumme Zwischenfrage, kann die Wurst auch Photosynthese betreiben? die Wurst ist für den atmosphärischen Haushalt unseres Planeten nicht zuständig. Da haben wir dann die Pflanzen, die selbst aufblasenden Pflanzen, die besonders den Regenwald wieder Aufforstungsprogrammen sehr zu Pass kommen. Da tragen sie dann so kleine pulverförmige Granaten nach Brasilien und schießen die in die höhere Atmosphäre und dann regnet es ganze Mammutbaumwälder. Aha, so einfach zu Boden, ist das. Ja. Aber das ist jetzt heute ja nicht unser Thema. Vielleicht, wenn wir gerade die Wurst noch vorführen können. Ich habe hier das Blitzlichtgerät. Ja, genau, zeig mal, wie die Wurst jetzt funktioniert. Ja. Jetzt geht da das ist auch ein interessantes Geräusch dabei. Ich mache jetzt mal den Blitz. Und jetzt? Ui, ah, das ist ja echte Wurst. Ah. Ja, Sie sehen, man kann es kaum. Das ist was, man sieht doch wo und wie. Ja, grau, teurer Freunden, wie geht es weiter? Ist alle. Es ist mir jetzt peinlich. Ist alle Theorie. Ja, und grün und golden, scheiße. Ne, vielleicht machen wir einfach einen Beitrag an schnell, ne? Dass wir dann. Ja. Kulturgüter Europas, Notausgabe. Bitte fassen Sie sich kurz. Over and over, I keep going. Entschuldigen Sie, können Sie mich mal durchlassen? Ich arbeite bei der CMT. Ach so, ja, klar, kein Problem. Ich habe mich gerade verwechselt mit meinem Bruder, der arbeitet bei der Buchmesse. Ach, Ihr Bruder arbeitet bei der Buchmesse? Ja, ja, er arbeitet da als Regaleinheit. Nein, als Buchmesser. Also, Also wissen Sie, die Wurst, die schmeckt ein bisschen seifig. Die mag ich überhaupt nicht. Ist Ihnen das nicht recht? Das ist mir überhaupt nicht recht. Ich hätte lieber gerne eine richtige Wurst. Ja. Ja, vielleicht ist dieses Spartanische nicht das Richtige für den Herrn Angermeier. Nein, das passt mir überhaupt nicht. Ich hätte ja gerne ein bisschen Komfort. Und zwar einen richtigen Komfort wie fast daheim. Ja, da können wir Ihnen, glaube ich, auch was anbieten, Herr Angermeier. Da gibt es hier diesen Caravan. Damit fahren Sie an Ihr gewünschtes Urlaubsziel und steigen dann da aus. Das ist jetzt der da drüben. Das ist der ganz große, den können Sie fast in seiner vollen Länge gar nicht würdigen hier. Der ist etwa 300 Meter lang. Er schaut ja ein bisschen kreislich aus mit dem Wellblech. Ja gut, aber also das ist nicht so wichtig. Denn lassen Sie sich doch erst mal sagen, was da alles drinsteckt. Also ich höre zu, aber später will ich noch eine Wurst, das sage ich Ihnen gleich. Ja, das habe ich schon begriffen. Also Sie fahren dann mit diesem Caravan irgendwo hin und suchen sich Ihr Ferienziel aus und dann steigen Sie da aus und besichtigen erstmal Bauplatz, stecken da hier das Gelände so ein bisschen ab mit den Pfählen, die dabei mitgeliefert werden. Ja. Dann wird es erschlossen, ausgehoben mit dem kleinen Bagger, der hinten in der Einbaugarage im Caravan drin ist. Ah, mein Nett, ja. Ja. Das gefällt mir. Und da kommen dann auch diese polnischen Arbeiter zum Einsatz, die hinten in der angeflanschten Arbeiter. Ja, zunächst wohnen. Die aus dem ehemaligen Jugoslawien, die Bauarbeiter, später dann die polnischen Fliesenleger erst. Ach stimmt, ja, die Jugoslawen heben also diese Grube aus, da haben die ja jetzt Erfahrung drin im Gruben ausheben. Aber die arbeiten doch hoffentlich schwarz und nicht auf Lohnsteuerkarte. Ja, selbstverständlich, was denken Sie denn? Ja, das ist gut. Ja, und dann kommt also da die ganzen Baumaterialien, haben Sie hinten in diese kleinen Lagerhalle, die dann noch angeflanscht, wie sagt man da? Angeflanscht. Alles zum Aufblasen. Ach, zum Aufblasen? Ja. Also größtenteils selbst aufblasend. Einige Kleinigkeiten müssen Sie dann mit dem selbst aufblasenden Kompressor noch aufblasen. Wenn es weiter nichts ist? Ja, nur einige Werkzeuge. Es ist so, wenn das Haus dann im Rohbau fertig ist, dann überziehen Sie das Ganze mit einer Schicht aus fünffach vernähtem Gore-Tex. Und können dann die ganzen Einrichtungsgegenstände aus dem Magazin überführen. Sie können dann auch mit verschiedenen Kabeln dafür sorgen, dass Sie dann Telefonverbindung vom Caravan ins Haus und vom Haus in den Caravan haben und sich dann jederzeit erreichen können. Sie haben dann auch Fernsehübertragung, da ist eine Kamera montiert, da können Sie Musiksendungen dann hin und her übertragen und den ganzen Tag praktisch Ihr eigenes MTV erstellen und gleichzeitig aber auch im Haus dann angucken. Es ist, sagen wir mal, eine billige Lösung für diejenigen, die gerne in Urlaub fahren und aber den ganzen Komfort, den sie zu Hause haben, mitnehmen wollen. Ja, das wäre, glaube ich, praktisch vollkommen richtig für mich und meine Alte. Ja, das ist schön. Es ist so, es sind natürlich auch noch einige kleine Luxuselemente mit eingeflochten. Zum Beispiel, wenn das Richtfest ansteht, dann kommt hinten ein kleines Kapellchen raus und spielt dann Hausmusik. Hausmusik, das ist ja wunderbar. Ja, also es ist meistens vor allem ein Stück Caravan und Sonnenschein von den Comedian Harmonists. Ach super, haben Sie das dann mal da? Da könnten wir das vielleicht mal hören. Könnten wir uns gleich mal anhören. Ja, das hören wir uns jetzt an. Und dann ist es noch wurscht. Caravan, Sonnenschein. Brauchst du mehr, um glücklich zu sein? Caravan und Sonnenschein. Damit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nicht zu. Caravan und Sonnenschein. Wieder uns die Lärchen ziehen. sing genau wie wir ein Lied. Alle Vögel stimmen fröhlich ein. Karawan und Sonnenschein. Kein Auto, keine Chaussee. Und niemand in unserer Nähe. Badam, badam, badam. Tief im Wald nur ich und du, der Herrgott drückt ein Auge zu, denn er schenkt uns ja zum Glücklichsein. Karawan und Sonnenschein. Doch am siebten Tag, sonst um, sprach der Herrgott, doch wir haben auch am siebten Tag zu tun. Karawan und Sonnenschein. Und dann mit dir im Wald allein, weiter brauch ich nicht zum glücklich sein. Karawan und Sonnenschein. Karawan und Sonnenschein. Kein Auto, keine Chaussee und niemand in unserer Nähe. Tief im Wald nur ich und du, der Herrgott drückt ein Auge zu, denn er schenkt uns ja zum glücklich sein. Karawan und Sonnenschein. Karawan und Sonnenschein. Weiter brauch ich nicht zum glücklich sein. Karawan und Sonnenschein. Über uns die Lerche zieht, sie singt genau wie wir ein Lied. Alle Vöglein stimmen fröhlich ein. Karawan und Sonnenschein. Nur ich und du, der Herrgott drückt ein Auge zu, denn er schenkt uns ja zum Glücklichsein. Karawan und Sonnenschein. Karawan. Wissen Sie, ich hab's jetzt richtig dick da, das auf der blöden Messe, dass da gibt's keine gescheite Wurst und die Karawans dann auch alle blöd. Ja, das ist ein bisschen schade, Herr Angermeier, aber da würde ich sagen, dann fahren Sie doch nach Hause und fahren Sie nach Hause einfach, ne? Das mache ich jetzt gleich. Ja. Ja, ist besser so. Ja, vielleicht, ja, wenn wir dann noch die Abmoderation machen, dann können wir auch nach Hause fahren. Was meinen Sie, Herr Finske, ne? Das halte ich für sinnvoll. Ja, dann machen wir das doch. Ja, die heutige Sendung war unsere Tagesordnung, die stand unter dem Motto Drei Mann in einer Tagesordnung und ist gemacht worden von Clemens Kieser, Kai Schreiber und Sven Salem. Ja, und die sagen jetzt alle Tschüss! Tschüss. Außerdem wollte ich noch erwähnen, dass nicht unbedingt alles, was wir heute gesagt haben, wahr war und eventuell auch nicht ernst gemeint.